Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion ging es um leckere Gerichte in einem China-Restaurant. Ich denke, wir sollten nun einige Schlüsselsätze wiederholen. Okay, los geht es mit dem Satz, was ist Ihre Spezialität? 你们有什么特色菜? 你们有什么特色菜? 你需要刀叉吗? Brauchen Sie Messer und Gabel? 你需要刀叉吗? Wenn man fragen will, ob noch jemand schwarzen Tee möchte, kann man folgenden Satz verwenden. 请问你要红茶吗? Entschuldigung, wollen Sie schwarzen Tee? 请问你要红茶吗? Und der letzte Satz. 我们AA制吧. 我们AA制吧. Teilen wir die Rechnung. Okay, soviel zur Wiederholung der Sätze. Weiter geht es mit der gesamten Unterhaltung der letzten Lektion. 你们有什么特色菜? 烤鸭, 您喜欢吗? 喜欢。 你需要刀叉吗? 不, 我想试着用筷子。 请问, 你要红茶吗? 我想尝尝中国绿茶。 我们AA制吧。 下次吧, 这次我买单。 这次我请客。 Das war die Wiederholung der letzten Lektion. Und nun zu unserer heutigen Aufgabe. 请你们等一会儿。 我们要等多久? 味道怎么样? 真的很好吃。 Ich finde es fantastisch, dass man in Beijing so viele unterschiedliche Gerichte aus ganz China probieren kann. Es gibt zahlreiche namhafte Restaurants, aber manchmal muss man auch dort etwas warten. Gerade natürlich mittags oder abends. Das stimmt. Ich habe schon oft gehört, bitte warten Sie einen Moment. Auf Chinesisch heißt das 请你们等一会儿. 请你们等一会儿. 请, bitte. 请. 你们, Sie, Mehrzahl. 你们. 等, warten. 等. 一会儿, einen Moment. 一会儿. 请你们等一会儿. 请你们等一会儿. Bitte warten Sie einen Moment. Hören Sie uns nun den ersten Dialog an. 请你们等一会儿。 我们要等多久? 大概半个小时吧。 Xiaolan, wie frage ich auf Chinesisch, ob ich noch lange warten muss? Vielleicht so. 我们要等多久? 我们要等多久? 我们, wir. 我们 要, müssen 要 等, warten 等 多久, wie lange 多久 我们要等多久 我们要等多久 Wie lange müssen wir warten? Wunderbar, wenn man einen Platz bekommen hat und die Gerichte genießt, wie kann man dann fragen, ob das Essen noch schmeckt? Zum Beispiel so, 味道怎么样? 味道怎么样? 味道 heißt Geschmack. 味道 und 怎么样 heißt wie. 怎么样? Zusammen, 味道怎么样? Wie schmeckt das Essen? Gut. Natürlich vorzüglich. Wie sagt man das? Eine Möglichkeit ist 真的很好吃。 真的很好吃。 真的 ,wirklich。 真的。 很 ,sehr。 很。 好吃 ,köstlich。 好吃。 味道怎么样？ 真的很好吃。 还要点什么？ 哦，谢谢，我吃饱了。这里的菜真的很好吃。 Nach dem vielen vorzüglichen Essen bin ich wirklich voll bis oben hin. Manchmal muss man sagen, dass man satt ist und nichts mehr essen kann. Stimmt. Du kannst zum Beispiel sagen, 我吃饱了。 我吃饱了。 我 ich 我 吃 essen 吃 饱 satt 饱 le ist eine Partikel. Im Chinesischen wird das Verb nicht verändert. Daher wird oft eine Partikel angehängt, um anzuzeigen, ob eine Handlung abgeschlossen ist oder bevorsteht. Zum Beispiel unser Satz 我吃饱了. Hier deutet die Partikel le darauf hin, dass die Handlung abgeschlossen ist. Le. 我吃饱了. 我吃饱了. Ich bin satt. Noch einmal, ich bin satt heißt auf Chinesisch 我吃饱了. 我吃饱了. Wirklich sehr köstlich heißt 真的很好吃. 真的很好吃. Und wenn man wissen will, wie das Essen schmeckt, kann man fragen 味道怎么样? 味道怎么样? Nun kann es sein, dass ein Restaurant schon voll ist und man wissen möchte, wie lange man noch warten muss. Wie frage ich danach? 我们要等多久? 我们要等多久? Und der letzte Satz unserer Wiederholung. Bitte warten Sie einen Moment, das heißt auf Chinesisch 请你们等一会儿。 请你们等一会儿。 Hier noch einmal die gesamte Unterhaltung von heute. 请你们等一会儿。 我们要等多久？ 大概半个小时吧。味道怎么样？ 真的很好吃。 还要点什么？ 哦，谢谢，我吃饱了。这里的菜真的很好吃。 Okay, das war unsere heutige Lektion. Nun kommen noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. In China verwendet man gerne die Begriffe Tee und Kaffee, um die Unterschiede zwischen der chinesischen und der westlichen Kultur zu beschreiben. Seit Tausenden von Jahren ist Tee das beliebteste Getränk in China. Tee wurde in dem Land vor etwa 5000 Jahren erstmals angebaut. Daher steht Tee ganz offensichtlich für den Osten, während Kaffee den Westen repräsentiert. Die Temperaturen in Süd- und in Ostchina eignen sich hervorragend für den Anbau von Tee. Die Blätter wurden in der Vergangenheit über die Seidenstraße in andere Teile Asiens sowie nach Europa exportiert. Noch heutzutage wird in vielen Ländern ein ähnliches Wort für Tee benutzt wie im Chinesischen, nämlich Cha. Verglichen mit namhaften Kaffeeanbaugebieten ist der Anbau dieser Pflanze in China eher unbedeutend. So wurde auch erst 1935 die erste Kaffeefabrik des Landes in Shanghai eröffnet. Damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Lektion. Wie immer gibt es noch ein kleines Witz. Wie sagt man auf Chinesisch? Ich bin satt. Wenn Sie die Antwort wissen, dann schreiben Sie uns bitte an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie unter german.cri.cn. Ich sage auf Wiedersehen. 再见. 再见.